eine Aya aus dem Koran. Mit dir werden weder die Juden noch die Christen zufrieden sein, bis du ihrem Bekenntnis gefolgt bist. Sprich, wahrlich, die Rechtleitung Allahs ist die einzig wahre Rechtleitung. Und wenn du ihren Ansinnen folgst, nachdem zu dir das Wissen gekommen ist, so wirst du vor Allah weder Freund noch Helfer haben. Also ich schwöre bei Allah, es ist die Wahrheit, auch dieser Vers ist die Wahrheit und das erlebt man und das erleben einige von uns tagtäglich, subhanallah. Für viele Leute, für viele Christen und für viele Juden und für viele Nicht-Muslime besteht der Islam aus als allererstes Kopftuch. Subhanallah, gepriesen sei Gott. Wenn diese Religion nur aus Kopftuch besteht, warum hat diese Religion dann so viele Anhänger? Wenn, alhamdulillah, also Gott sei Dank, so viele Menschen, so viele Christen, aber auch Juden, und das ist nicht gelogen, zum Islam konvertieren, nur aufgrund, dass wir ein Gesetz haben, das sagt, die Frau muss sich verhüllen, die Frau muss sich bedecken, konvertieren diese Menschen, weil wir unsere Frauen unterdrücken? Ich sage Ihnen eins, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, inshallah. Ich möchte nicht, dass Sie ein falsches Bild vom Islam bekommen, aufgrund Menschen, die es vielleicht vorleben oder deren Intuition ist, den Islam falsch zu präsentieren oder darzulegen. Das ist nicht der Islam. Ja, das Kopftuch ist wajib, das heißt von Allah, subhanahu wa ta'ala, von Allah dem Erhabenen, eine Sache, die auferlegt ist. Aber mit Sicherheit ist sie nicht auferlegt, damit unsere Frauen in Gefangenschaft leben. Wir, Allah ta'ala, wir versuchen es zu praktizieren, wir wollen mit dem Hijab unsere Frauen was? Schützen. Schützen vor was? Vor den Blicken der Männer. Ich möchte nur Ihnen zeigen, das, worüber man sich aufregt über die Muslime, oh, mit Kopftuch, dies und das, das steht in euren eigenen Büchern drin. Ich war ein Christ. Und es ist ein Faktum, dass das vorher auferlegt wurde. Gott verzeih mir, wenn ich das jetzt mal so darlege. Mariam, Maria, die Mutter von Isa a.s., ich mag es jetzt nicht so aussprechen, aber wenn man in die Kirche geht, sieht man sie und wie? Mit einem Hijab, mit einem Kopftuch und so, dass man ihre Aura, keine Brust und nichts sehen kann, als Statue. Die Nonnen, was ist mit den Nonnen? Die Nonnen müssen sich auch bedecken. Sie folgen dem Ruf der Bibel. Also, inshallah, bevor man Vorurteile hat gegenüber dem Hijab und es vielleicht sogar mit noch schlimmeren Sachen verbindet, es ist ein Bestandteil und ein Gesetz im Islam, aber es ist nicht der Islam. Somit kommen wir mal wieder auf diese Eier zurück. Es ist selber bei euch drin vorgeschrieben, aber ihr seid nicht mit dem zufrieden, dass sich unsere Frauen bedecken und ihre Keuschheit für uns bewahren. Welche Würde und Ehre wird der Frau zuteil, dass Allah subhanahu wa ta'ala Jalla fil Ula diesen Befehl gegeben hat? Allahu Akbar. Wie kann es sein, dass eine Frau, die sich zeigt und, tut mir leid, Pornofilme dreht, ein Star ist, überall eingeladen wird im Fernsehen und es ist ein Star. Sie hat Anerkennung, sie ist prominent. Wo ist da die Ehre? Wo ist die Würde für diese Frau? Wo ist der Schutz für diese Frau? Wo wird diese Frau behütet? Da macht sich keiner Gedanken drum. Manchmal denke ich, wir leben hier wie Tiere. Okay, weiter mit dem Nichtzufriedensein. Kommen wir auf die Bärtigen. Die Bärtigen, oh, da verbindet man irgendwelche, ja, man sieht es in jedem Film mittlerweile. Jeder Film handelt von irgendwelchen Bärtigen, die mit Maschinengewehren durch die Gegend rennen und unschuldige Leute abknallen. Bärtige, Islam, subhanallah. Der Bart im Islam, Allahu Akbar. Wenn mir einer wachsen würde, das ist leider nichts da, Gott hat es so gewollt, würde ich ihn tragen. Warum? Weil auch für uns, Isa a.s., Jesus, hat einen Bart getragen. Moses hat einen Bart getragen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat einen Bart getragen. Und es ist in einem Hadith sahih, also in einer Überlieferung, sahih, also das heißt einer gesicherten Überlieferung, für uns Männer vorgeschrieben, dass wir einen Bart tragen, uns pflegen, ja, und den Bart, der darf oder soll mindestens so lang sein bis über die Faustlänge hier. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Alles Lob gebührt Allah, der zu seinem Diener das Buch herabsandte und nichts Krummes darin legte. Es ist frei von Widersprüchen, damit es seine strenge Strafe androhe und den Gläubigen, die gute Werke tun, die frohe Botschaft bringe, auf dass ihnen ein schöner Lohn zuteil werde, worin im Paradies sie auf ewig verweilen werden. Und damit es jene warne, die da sagen, Allah hat sich einen Sohn genommen. Sie haben keinerlei Kenntnis davon, noch hatten dies ihre Väter. Ungeheuerlich ist das Wort, das aus ihrem Munde kommt. Sie sprechen nichts als eine Lüge. Steht bei ihnen in der originalen Schrift des Evangeliums drin, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Suchen Sie, ich bitte Sie, suchen Sie, forschen Sie, suchen Sie nach der Wahrheit. Es ist Ihr Leben, es ist Ihr einzigstes Leben. Sie werden es nirgendwo finden. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Alles Lob gebührt Allah, der zu seinem Diener das Buch herabsandte und nichts Krummes darin legte. Es ist frei von Widersprüchen. Es ist frei, also der Koran ist frei von Widersprüchen. Bei Allah, wenn es einen einzigen Widerspruch geben würde im Koran, bei der heutigen Lage, wie die Muslime gesehen werden, man würde es an jede Litfaßsäule schreiben, in jeder Fernsehsendung zeigen. Beschäftigen Sie sich mit dem Koran, Sie werden dort nicht einen einzigen Widerspruch finden. Und im Koran steht eindeutig und Allah Ta'ala warnt jeden, der sagt, er hätte sich einen Sohn genommen. Fragen Sie sich doch auch mal, was für ein Hintergrund, warum sollte Allah Subhanahu wa Ta'ala sich einen Sohn nehmen? Um das Wort Gottes zu verbreiten, hat er immer Gesandte und Propheten geschickt. Und ein Faktum ist, dass die Schriften vor dem Koran, sie sind verändert worden. Und sie werden auch immer weiter in der Auslegung sogar verändert. Die sind so verändert worden, dass die Menschen keinen Halt und keine Rechtleitung, keine Leitung im Leben, keine Verkehrsregeln darin sehen. Der Christ heutzutage, wenn er sich nach seinen Schriften hält, er wird kein Schweinefleisch essen. Er wird Allah fürchten, weil es steht in seiner Schrift drin. Er wird keine Unzucht begehen. Er wird keine Zinsen nehmen. Ich könnte jetzt total lange hier sitzen und Sie werden nachher sehen, die schlagen dann Koran auf. Es ist in den Gesetzgebungen, sind viele Sachen identisch. Was ist der Islam? Sie wissen es nicht. Sie können es auch nicht wissen. Sie wissen leider nichts über ihre eigene Religion. Das ist das Problem. Welche Würde geben wir Allah, wenn wir 5-mal am Tag beten? Unser Schöpfer, wir verneigen uns vor ihm. Wenn Sie mal betrachten, Sie sehen jedes Jahr Ramadan. Sie haben auch eine Fastenzeit. Ist Ihre Fastenzeit im Ursprung so, dass Sie keine Schokolade und kein Fleisch essen dürfen? Oder wie sieht Ihre Fastenzeit im Original eigentlich aus? Oh, das wissen Sie nicht. Es tut mir leid, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten. Aber manchmal muss man gewissen Dingen Nachdruck geben, Nachdruck verleihen. Warum? Weil ich die gute Absicht mit Ihnen habe. Ich möchte, dass Ihnen das bewusst wird. Sie kennen nicht mal Ihre eigenen Schriften. Oder die meisten Menschen kennen nicht ihre eigenen Schriften und zeigen mit dem Finger auf die, die versuchen, ihre Schrift und ihrem Ruf Allahs oder dem Ruf Allahs zu folgen. Jährlich sieht man im Ramadan, wie viele Menschen fasten. Wie kann das sein, natürlich gibt es welche, die es nicht tun, dass so viele Menschen fasten? Wie kann das sein, dass so viele Moscheen so voll sind? Wie kann das sein, dass Millionen Menschen die Hadsch machen, jährlich von allen Ländern der Welt? Also wenn Sie glauben, wirklich, ich sage es mal ganz krass, weil es auch immer heißt, Leute, Muslime teilweise, wirklich, es wird in den Medien konvertiert, behämmert und so weiter und so fort. Wenn Sie meinen, dass sich so viele Menschen irren und alle zugleich dieselbe Bewegung machen und sich niederwerfen vor ihrem Schöpfer. Und nur aufgrund der Tatsache, weil Islam Kopftuch, Alkohol, Schweinefleisch und Terrorismus ist, oder was? Das ist nicht der Islam, den sie präsentiert bekommen. Und vielleicht ist es auch nicht der Islam, den sie von manchen sogenannten Muslimen präsentiert bekommen. Denn derjenige, der die Gesetze von Allah subhanahu wa ta'ala nicht befolgt, wie habe ich gesagt, sterbet nicht außer mir untergeben zu sein. Wenn ich einen Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala nicht befolge, bin ich dann wirklich wahrlich untergeben? Ich sage es Ihnen mal ganz ehrlich, das betrifft jetzt nur mich. Manchmal weiß ich nicht, ob ich selber ein Moslem bin. Jetzt stellen Sie sich die Frage, wie kann der das sagen? Das ist eine Sache, die man sich verdienen muss. Man muss sich ständig und stetig kontrollieren und sein Herz öffnen und reinschauen, mit sich selber abrechnen. Befolge ich die Befehle von Allah, indem ich heute gebetet habe, 5-mal? Bin ich gut zu meinen Eltern? Bin ich gut zu meinen Mitbürgern? Bin ich gut zu den Mitbürgern? Damit meine ich auch die Nicht-Muslime. Ganz wichtiger Punkt für uns, weil es ist ein Faktum, wenn wir hier, die wir hier in diesem Land leben, unsere Mitmenschen und Mitbürger, die auch Nicht-Muslime sind, nicht akzeptieren und, was weiß ich, sie bekämpfen, bekriegen, werden wir von Allah, den wir fürchten, zur Rechenschaft gezogen werden. Das heißt, der Islam, den sie so als gewalttätig oder der so hoch als gewalttätig und gefährlich deklariert wird, schützt in Wirklichkeit sogar ihre Rechte, ohne dass sie das wissen und ohne dass ihnen das bewusst ist. Jemand, der ein Nicht-Muslim ist, meint sich, darf ihn beklauen? Meint sich, darf ihn töten? Meint sich, darf ihn schlagen? Wo steht das geschrieben? Ich werde bei Allah subhanahu wa ta'ala, egal wer es ist, welcher Religion er angehört, wenn ich demjenigen Schaden zufüge, werde ich dafür zur Rechenschaft gezogen und es kann auch so sein, je nachdem was es ist, dass ich dafür auch in der Hölle landen werde. Das ist der Islam. Der Islam schützt nicht nur die Muslime, sondern er schützt auch die Nicht-Muslime. Und dafür gibt es zig Beispiele. Man sagt, die werden verfolgt und die Christen in Arabien und so, die werden verfolgt. Wo? Warum leben die dann noch? Wenn so viele Muslime drum sind und da sind kleine Enklaven, werden die immer verfolgt und getötet, dann irgendwann werden sie doch nicht mehr da. Sie sind noch da. Warum dürfen sie ihre Kirchen da stehen haben? Man sagt zum Beispiel, ich nehme das Beispiel Saudi-Arabien, dass dort keine Kirchen gebaut werden dürfen. Das ist nicht wahr. Es gibt in Saudi-Arabien, soweit ich weiß, keine Christen. Die, die dort leben und arbeiten, haben mit Sicherheit eine Chance, für ihre Religion da was zu tun. Aber ich rede jetzt mal von richtigen Gemeinden, die gibt es da nicht. Warum? Weil sie sich mit dem Islam beschäftigt haben, die, die damals noch da waren, und sind Muslime geworden. Und für welche, die Muslime geworden sind, braucht man auch keine Kirchen zu bauen. Ich möchte Ihnen nur sagen und zeigen, und wenn ich manchmal aus anderen Facetten, aus anderen Gesichtspunkten berichte, sehen Sie diesen ganzen Vortrag, inshallah, so Gott will, als global, als eine globale Sache. Jetzt springe ich mal, was die Würde, wie wir Allah sehen, wie, was wir für eine Ehrfurcht haben. Zum Beispiel, ich sage Ihnen das mal ganz ehrlich, wo ich Christ war. Ich gehe in die Kirche, okay, es hat mich immer schon gestört. Für mich sind das Götzen, die da hängen, Kreuz und so weiter und so fort. Gut. Gehen wir aber jetzt vom Spirituellen gesehen. Ich will, gehe dahin, warum? Um Allah, dem Größten, dem Herrn der Welten, zu huldigen und mein Herz bei ihm auszuschütten und eine gewisse Nähe zu ihm zu bekommen. Wie kann ich das aber? Indem, wenn ich reingehe, steht auf einmal, kommt meine Frau mit Minirock. Ist das aufrichtig Gott gegenüber? Oder ist es besser, wenn sie hinter mir beten würde? Oder vielleicht sich sogar bedecken würde? Ich will damit Ihnen nur zeigen, wir Muslime versuchen, diese Sittlichkeit auch aufrechtzuerhalten. Es ist keine Unterdrückung. Wir Männer dürfen uns den Frauen auch nicht einfach so zeigen. Enge Jeans und dass sich alles abzeichnet und so weiter und so fort. Das ist der Respekt vor der Frau des Mannes. Auch wenn ich ihn nicht kenne. Und umgekehrt möchten wir das natürlich auch so haben. Wenn ich jemanden kennenlerne, der eine bestimmte Position hat, oder ich habe gerade einen Termin bei irgendeinem Chef oder was weiß ich, was mache ich? Ich mache mich sauber, ich mach mich schön, parfümiere mich ein. Und das ist dasselbe, wie wenn ich zu Gott bete. Wenn wir Muslime zu Gott beten, müssen wir 1a rein sein, sauber sein. Erstmal äußerlich. Ich muss mich von unten waschen, richtig sauber waschen. Und dann gibt es eine gewisse Art und Weise, wie man sich dann rituell zum Gebet wäscht. Warum ist das Ganze so? Leute, es ist Allah. Er lässt mein Herz klopfen, er schenkt mir einen Atemzug. Es ist nicht irgendjemand. Vor dem müssen wir rein sein. Der Schuhe ausziehen. Die Kirche ist das Haus Gottes. Der eine tritt in Scheiße, Hundescheiße rein und geht in die Kirche. Teilweise kann man in Kirchen sehen, dass auch Hunde mitgenommen werden an der Leine. Ist das so oder ist es nicht so? Verstehen Sie, was ich damit sagen will? Man verbindet den Islam und die ganzen kleinen Dinge, die man sieht, Kopftuch, die bücken sich vor Allah, zig andere Dinge. Das ist der Islam. Islam, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ist nicht Kopftuch, Terrorismus und so weiter und so fort, sondern Islam ist als allererste Stelle was? Der Glaube an einen Gott, an Allah subhanahu wa ta'ala, erhaben ist er. So, wenn ich doch jetzt sehe, dieser Islam, dieser Koran sagt, die glauben ja nur an einen Gott. Das ist eine Sache, da redet kein Mensch drüber. Jeder redet übers Kopftuch und über Anschläge im Irak und so weiter und so fort. Und hier Terrorverdächtige, darüber wird gesprochen. Aber selbst da, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, öffnen Sie mal Ihr Herz. Was passiert um uns herum? Wie viele Menschen sterben täglich in diesem Krieg in Irak? Wollen wir gar nicht davon anfangen. Aber ich sage Ihnen nur eins. Wir Muslime, wenn Sie sagen, wir sind, die Gefahr geht von den Muslimen aus, wo ich Ihnen ja erklärt habe, dass es für uns verboten ist, ja, Nicht-Muslime aufgrund der Tatsache, weil sie nicht Muslime sind, zu töten. Dass wir uns verteidigen, wenn mir einer auf Deutsch gesagt eine Wäsche will, das ist auch eine natürliche Fitra, eine natürliche Sache, die der Mensch macht. Aber ich frage Sie, die Kreuzzüge haben nicht die Muslime gemacht. Den Ersten Weltkrieg, der kommt auch nicht auf unsere Kappe. Der Zweite Weltkrieg auch nicht. Und wir haben auch nicht 6 Millionen Juden getötet. Wir haben kein Vietnam gemacht. Wir haben kein Nagasaki, wir haben kein Hiroshima gemacht. Und wir haben keine anderen Länder kolonialisiert und dabei sind rund 50 Millionen Menschen, und das ist ein Faktum, ums Leben gekommen. Da kräht heute kein Hahn danach. Aber die Gefahr geht von uns aus. Von uns, die versuchen, den Islam zu leben, das zu tun, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Sie können davon ausgehen, dass eine Frau oder ein Mann, der dem Islam folgt, sich mit Sicherheit nicht irgendwie in die Luft sprengen wird oder ihnen was antun wird. Er wird zu ihnen mit Sicherheit kommen und wenn er die Chance hat, um Dawah zu machen, ihnen zu sagen, wenn sie den Islam nicht annehmen und Allah subhanahu wa ta'ala ihnen beigesellen, dann was? Sie werden in der Hölle landen. Und das ist eine Wahrheit, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ganz gewiss. Ein Moslem will mit ihnen Hand in Hand ins Paradies gehen. Hand in Hand. Und deswegen machen wir den Aufruf zum Islam, weil es inshallah unser unerschütterlicher Glauben ist. Ich habe viele Menschen und viele Muslime kennengelernt, die vorher nicht Muslime waren. Wissen Sie, was das für ein Geschmack ist, wenn Sie diese Brüderlichkeit erfahren? Am Anfang, wo ich in den Islam gekommen bin, ich konnte es gar nicht realisieren. Und bis heute gibt es viele Geschwister, wo ich mir eine dicke Scheibe von abschneiden kann. Diese Güte ist bei vielen so groß, dass ich mich schäme, dass ich selber noch nicht so weit bin. Und diese Güte resultiert woraus? Aus dem Koran, aus dem Wort von Allah subhanahu wa ta'ala, aus dem Befolgen der Sunna. Und das ist das, was ich für Sie möchte und mir wünsche. Und wenn Sie Leute mit Kopftuch sehen oder mit einem Bart, glauben Sie mir, ich bin sehr stolz auf jede Schwester und auf jeden Bruder, der dem Koran und der Sunna folgt. Weil das sind Menschen, die versuchen noch in diesem ganzen Wirrwarr und in dieser ganzen Blendung zu zeigen, dass sie Muslime sind. Der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam ist gekommen als Barmherzigkeit für die Welten, somit auch für Sie. Drum ich bitte Sie, beschäftigen Sie sich mit dem Islam. Beschäftigen Sie sich mit dem Koran. Holen Sie sich die Sachen aus der richtigen Quelle. Wir sind keine Terroristen oder sowas. Wir wollen nur, dass Sie ins Paradies kommen. حينما رددت يا رب العبادي